Das sechste Architekturfestival 21. Mai wurde am 20. September im Palast der Wissenschaft und Technologie eröffnet. Ausgestellt sind über 200 Bauentwürfe, rund 30 Baukonstruktionsprogramme, Multimedienbeiträge, weitere zahlreiche wissenschaftliche Dissertationen, Baustoffe und Bauwerkzeuge, die die Architekten, Bautechniker, Mitarbeiter, Lehrer und Forscher der wissenschaftlichen und Bildungsorgane in der ganzen Republik erforscht und entwickelt haben. An der feierlichen Eröffnung nahmen die Funktionäre der zuständigen Bereiche, die Mitarbeiter, Architekten, Techniker, Lehrer und Forscher der Einheiten für Konstruktion, Bauausführung, Aufsicht, Baumaterialproduktion, Wissenschaft und Bildung teil.